1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, und schon sind wir wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer dienstags, neuerdings oder in diesem Jahr eine freie und offene Themenrunde. Wer also gerne hier mit mir sprechen möchte, der möge bitte anrufen 0800 220 50 50. Jedes Thema ist möglich. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier zu unterhalten? Oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht ist Kai. Und Kai ist 21 Jahre alt. Hallo Kai. Ja, hallo Domian. Um was geht's, Kai? Ich will's nicht mehr weiter. Ich habe meine Freundin erwischt mit meinem älteren Bruder. Die ist mir fremd, ja. Oh. Ja, und jetzt hat mich an dich gewandt und ich weiß echt nicht mehr weiter, wie es weiterlaufen soll. Erzähl mir mal die Situation. Also, ich war bei meinen Kumpels und wir haben da Fußball geguckt und ja, ein bisschen auf dem Bier und so. Du kennst es bestimmt. Mhm. Ja, und dann bin ich mit dem Taxi nach Hause gefahren. Ich muss sagen, ich war nicht ganz nüchtern gewesen. Ja. Ja, und dann kam ich zu Hause rein und wir hören nur noch die Stöhne und alles. Und ich bin sofort ins Schlafzimmer gestürmt. Du wohnst mit deiner Freundin zusammen? Ja, ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Und du warst alleine nach Hause gekommen? Da war nicht noch ein Freund dabei? Nee. Du warst alleine, du hörst das Gestöhne, ja. Ja, und dann renne ich ins Schlafzimmer direkt. Ja. Und sehe da meine Freundin mit meinem älteren Bruder und ich habe die sofort angeschrien und alles. Ja. Ich wusste nicht mal weiter. Ja, das wollte ich gerade sagen. Was macht man denn in dem Moment? Ja, ich wollte ihn erst eine reinziehen, ehrlich gesagt. Reinziehen und ne, zum Glück war da kein Messer in der Nähe, sonst ich weiß nicht, was passiert wäre. Ja, ich bin dann raus. Ja. Was haben die beiden denn gesagt? Naja, nur die haben den bloß blöde angeguckt. Ja. Und lagen da nackig vor dir? Ja. Ja. So, dann bist du wieder raus, und dann? Ich bin erstmal raus an der frischen Luft und ich konnte ja nicht loben. Ja. Dann bin ich, das Schlimme ist ja, mein Bruder hat noch Frau und Kind. Mhm. Ja. Ja. Und dann bin ich erstmal zu der gegangen und hab ihr die ganze Story erzählt. Ja. Das war für die auch ein Schlag. Ja. Ja. Sie wollte mir das natürlich nicht gleich loben. Mhm. Sie hat ihn daraufhin angerufen, aber er ist nicht reingegangen. Hat keine Eier in der Hose gehabt, wie man so schön sagt. Ja. So. Und dann bist du irgendwann wieder zurück zu deiner Freundin in die Wohnung? Nö, bin ich gar nicht. Nee. Ich bin jetzt beim Kumpel. Ach so, wann war das? Wann ist das vorgefallen? Ja, das war am 11.2. Was war das? Deutschland gegen Norwegen? Da hatten wir so ja noch verloren, aber ach so. da warst du auch sauer. Und seitdem bist du jetzt nicht mehr nach Hause gegangen? Nee. Und die haben mich auch schon versucht anzurufen und alles. Und, Du bist nicht nach Hause gegangen und du hast auch nicht mit deiner Freundin gesprochen. Nö. Also mein Bruder wollte mich schon anrufen und sie auch selber, aber ich bin nicht rangegangen. Er zeigt eine Mitteilung gekriegt von ihnen, dass wir uns doch zusammensetzen sollten und die Sache ausdiskutieren. Mhm. Aber ehrlich gesagt, Domian, muss ich dir sagen, ich habe darauf keine Lust. Ich habe auf die Bede keine Lust. Mhm. Und was noch dazu kommt, ist, dass wir eine eigene Band haben. Ja, also du mit dem Bruder. Ja, meine Freundin ist die Backgroundsängerin. Ach so, also und alle sind da zusammen. Die Freundin, du, der Bruder und ein anderer. Und wir hören so. CMDR Records, wenn du das kennst, vielleicht nicht. Nee. Wir stehen kurz vorm Plattenvertrag. Und dann das auch noch. Und jetzt diese Scheiße. Das heißt, das bricht jetzt auch auseinander. Ja, und ich weiß nicht, was ich da jetzt machen soll. Sag mir mal, wie lange du schon mit deiner Freundin zusammen bist. 3,5 Jahre. 3,5 Jahre schon? Jo. Kannst du dir irgendwie eine Erklärung, einen Reim auf das machen, was geschehen ist? Nie, überhaupt nicht. Es ist nie was vorgefallen oder so, ich habe sie nie betrogen, ich habe sie immer schön zum Essen eingeladen. Du bist die ganzen Jahre treu gewesen. Ja, alle, das lief wunderbar und auch zwischen meiner Freundin und meinem Bruder war vorher, die haben sich gut verstanden, wie es auch sein muss eigentlich. Ja, ja. Wenn du aber jetzt so im Nachhinein vielleicht so ein paar Situationen dir vor Augen führst, gibt es da welche, wo du im Nachhinein denkst, na, das war vielleicht doch ein bisschen zu nah oder zu heiß, wie die miteinander... Ja, ich muss mal sagen, die haben ja so nicht den engen Kontakt gehabt. Also wir haben uns so Familienfeiern mal immer getroffen, so, ne? Ja, ja gut, aber in der Band doch. Ja, ja, natürlich, aber... Ja, da habt ihr euch ja oft getroffen. Ja, da wird der Part ingerappt und dann ist ja auch schon gut, denn so. Also wir sind nicht so oft... Da wird der Text geschrieben und dann... Und man weiß ja nur auch überhaupt gar nicht, ob das nur einmal war oder ob das schon länger geht. Ja, den will ich gar nicht wissen, so genau. Ja. Deine Schwägerin, glaubt die das denn inzwischen? Hast du mit der nochmal Kontakt gehabt? Nee, ich hab mir erstmal abgeschirmt von den ganzen. Ja. Ich muss erstmal mit meinem Kumpel halt darüber redet, weil das ist wirklich mein bester Kumpel. Mit dem kann man auch überall nicht reden. Ja. Aber. Du bist ja nur einige Tage schon gar nicht mehr zu Hause gewesen, aber du brauchst ja mal ein paar Klamotten oder irgendwas von zu Hause. Wie machst du das denn? Die hat mich geholt, da war sie auf Arbeit. Ach so, da warst du in der Wohnung. Also ich wollte jetzt nicht auf sie persönlich nochmal treffen, denn nee, das gibt denn nur Stress und alles. Ja. Ihr habt keine Kinder zusammen? Nee. Nee. Wie alt ist deine Freundin? Meine Freundin ist 20. Die ist 20, 3 Jahre zusammen. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, er hat mir eine Nachricht geschrieben, ob wir uns denn Wochenende zusammensitzen sollten. Und also Kai, meine ganze Sympathie auf deiner Seite, dass du absolut sauer bist, verletzt bist, angewidert bist, das finde ich völlig normal, wäre ich auch. Mit deiner eigenen Bruder, mit dem du ja offensichtlich auch einen guten Kontakt hast. Ja. Dass der das macht, aber dass deine Freundin das auch macht. Weißt du, beide sind gleichermaßen schuld. Nicht nur er, sie genauso. Genauso sieht es aus. Beide trifft Schuld. So, jetzt hast du dich erstmal ein paar Tage zurückgezogen, kann ich auch verstehen. Macht mal nichts. Ja. Aber das ist kein Dauerzustand. Ja, das kann ja nicht so bleiben. Das kann nicht so bleiben. Und wenn jetzt dir das Angebot da kommt, lass uns zusammensetzen. Ich kann auch verstehen, dass dich das auch anwidert. Ja. Aber ich finde das den richtigen Schritt. Ja, ich finde, das müsstest du machen. Also ich lieb ja meine Freundin immer noch. Also das vergeht ja nicht von heute auf morgen. Und ich bin mit meinem Bruder aufgewachsen, wir hatten nie Streit miteinander. Wir haben uns immer gut verstanden. So, ja, klar, ja, deshalb sollte man sich mal anhören und mal sehen, was die zu sagen haben. Ja. Das kann ja vielleicht auch Schrott sein, was die sagen. Ja. Aber es kann ja vielleicht auch irgendwie eine Form sein, dass es wieder zu einer Versöhnung kommt. Dass es irgendwie passiert ist. Ich weiß nicht wie. Es gibt keine wirkliche Entschuldigung, aber vielleicht irgendwie andeutungsweise eine Erklärung. Ja. Ich weiß es nicht. Aber das Angebot zum Gespräch solltest du aufnehmen. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe, dass es denn nicht ausartet. Ne? Weil ich bin auch extrem sauer. Kai, pass mal auf. Da musst du dich also am Riemen reißen. Dass du da keine Scheiße baust. Im Moment stehst du ganz sauber da. Die Schuldkarten, die haben die in der Hand. Ja, das Schlimme ist ja, er hat ja noch eine Frau und ein Kind. Das musst du ja denen erstmal beibringen. Das geht ja auch seine Frau. Aber das ist nicht deine Aufgabe. Ja, natürlich. Das ist sein Ding, das muss er regeln. Ja, das ist schlimm genug. Mach keinen Blödsinn und keine Dummheiten. Nee, werde nicht gewalttätig. Wenn es dir zu viel wird, geh einfach. Steh auf und geh. Ja. Greif niemanden an, pack niemanden an. In Worten kannst du dich verteidigen, aber mach keine dummen Sachen, damit nicht du hinterher auch noch eine Arschkarte in der Hand hast. Ja, na, wenn ich immer anpacke, dann kann er sowieso nicht mehr reden. Ja. Also, wie gesagt, beide sind schuld, ne? Also das ist nicht nur er, das ist sie ganz genauso. Sie beide sagen immer ja zu sowas. So, nimm das Gesprächsangebot an, mach es und dann muss man weiter gucken, wie es sich entwickelt oder ob man das wieder hinbiegen kann. Ah, ich hoffe. Also die Grund. Eigentlich so, vor diesem Vorfall, dein Grundgefühl zu deiner Freundin ist sehr gut. Ja. Und zum Bruder auch. Ja. So. Reden. Ach. Die wollen am Samstag, am Wochenende reden. Ja, da wollen sie, also seine Frau ist auch damit bei. Sehr gut. Klar. Mhm. Dann mach das mal. Dann mach es mal, musst du durch und ich wünsche viel Glück und gutes Gelingen. Ja, ich danke dir, Domian, ne? Lieber Kai, alles Gute. Tschüss. Ja, ciao. Ciao. 0800-220-5050. Unsere kostenfreie Nummer für euch. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Wer ist jetzt hier? Dennis, 19, oder Denise? Dennis. Dennis. Ja, genau. Dennis. Hallo, 19. Hallo. Hallo Dennis, komm ich schon in Stottern. Um was geht's bei dir, Dennis? Ja, Domian, ich möchte mit dir eigentlich über das Thema, was eigentlich in Deutschland noch so ein bisschen tabu ist, aber über das Thema Teen Baby sprechen. Teen Baby? Ja, genau. Was ist das? Teen Baby? Ja, genau. Das sind also, sag ich mal, Menschen im Teenageralter, also sag ich jetzt mal so von 12 bis 21, also ab 21 ist man ja erwachsener. Sagen wir mal so 12 bis 18. Ja. Und das ist dann halt so. Bitte? Das ist dann halt so, ich sag mal jetzt, wir Teen Babys, wir wir mögen es eigentlich oder wir fühlen uns dann wohl und sicher, wenn wir halt so sein können wie ein Baby, also sprich Windeln tragen, Schnuller nuckeln, am Fläschchen nuckeln und so. Ach so, so nennt man das jetzt. Ja, wie hat man es denn so vorher genannt? Ja, wie nennt man das? Gute Frage. fällt mir jetzt gar kein Begriff für ein. Es gibt dafür einen Begriff. Aber gleich dann eine Frage an dich. Bezieht sich das jetzt nur auf Leute, wirklich nur auf Leute zwischen 12 und 18, die du Teenbabies nennst? Also das sind Teenbabies. Und so dann ab 18, wo man dann schon, sag ich jetzt mal, erwachsen ist, nennt sich das dann Adultbabies, also Erwachsene. Ah, verstehe. Jetzt ist mir der Unterschied klar, ja. Ja. Du bist also auch ein Teenbaby. Ganz genau. 19 Jahre alt. Genau. Und trägst gerne Windeln. Ich trage gerne Windeln, ich nuckel jede Nacht und dann auch jede Nacht habe ich einen Schnuller drin, weil ohne kann ich gar nicht mehr schlafen. Ja. Ich mache das jetzt, also Windeln tragen mache ich schon seit meinem 8. Lebensjahr. Haben das deine Eltern, deine Mutter nicht mitbekommen? Meine Mutter, die weiß es jetzt erst seit 2-3 Jahren. Aber wenn du das seit deinem 8. Lebensjahr machst, muss die das doch mitgekriegt haben. Ja, bei mir ist das so, meine Eltern haben sich geschieden, als ich 5 Monate alt war. Mhm. Und dann später, als ich 8 Jahre alt war. Ja, wo bist du denn aufgewachsen? Bei wem? Beim Vater oder Mutter? Ich bin bei der Mama aufgewachsen. Ja. Und bei meinem Papa kam dann halt, wie ich 8 Jahre alt war, kamen dann nochmal 3 Schwestern hinterher, also Halbschwestern. Mhm. Und von daher kam das dann bei mir, weil ich hab das dann gesehen, wenn die mal gewickelt wurden und so. Ja. Da habe ich mir dann gedacht, war ja eigentlich mal eine schöne Zeit. Und dann, wenn es keiner gesehen hat, habe ich mir dann eine Pampers aus dem Paket genommen und habe dann halt den Geschmack von Windeln geschmeckt. Ach, das ist ja völlig verrückt. Als 8-jähriger Junge hast du das gemacht? Ja. Und hast es dann heimlich gemacht? Genau. Und deine Mutter hat das wirklich nicht mitbekommen? Die hat das nicht mitbekommen, weil die war ja dann, sag ich jetzt mal, in unserer Wohnung und ich war ja dann bei meinem Papa nur zu besuchen. Achso, du hast es dann nur gemacht, wenn du bei dem Papa warst? Genau. Du hast die Windel nicht mit nach Hause genommen dann zu euch? Nein, habe ich nicht, weil ich da viel Angst hatte halt. Aber sag mal, hat das jetzt in deinem jetzigen Alter, hat das was mit Erotik und Sexualität zu tun? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht? Also bei mir ist das nur so, wenn ich jetzt zum Beispiel die Windeln trage, auch den Schnuller im Mund habe, dass ich dann halt das Gefühl habe von Sicherheit und Geborgenheit und sowas. Ach so, also so ein kuscheliges Gefühl, wieder so ein Baby zu sein und... Genau, einfach wieder so recht sorglos zu sein. Und so war das damals als 8-Jähriger auch. Da hast du dich zurückgesehnt in die Rolle des ganz kleinen Kindes und hast die ganz kleinen Kinder ja auch gesehen, das waren ja deine Schwestern. Ja. Und diese Windeln trägst du dann nur in der Nacht oder auch tagsüber? Ich trage die auch tagsüber, also jetzt nicht immer. Ja. Aber wenn ich dann mal, sag ich mal, länger unterwegs bin, zum Beispiel wenn ich zu meinem Freund nach Münster fahre, so, ja. dann ziehe ich mir auch schon mal eine an, weil es dann natürlich praktischer ist, dass man dann kein Klo aufsuchen muss. Wenn jetzt zum Beispiel lange Shoppingtouren angesagt sind. Oder so, da wären wir schon gleich beim nächsten Thema. Du strullst da auch rein? Ja. Und machst du auch noch andere Sachen da rein? Gelegentlich mal, wenn ich zu faul bin, ja. Das ist dann aber so für die Umwelt nicht so schön, ne? Weil die sind bestimmt nicht absolut isoliert, geruchsfest isoliert, oder? Dafür gibt es ja dann halt noch diese Windelhöschen, also Gummihöschen. Ach so. Die trage ich dann halt da drüber, erstens als Schutz, falls die Windel mal auslaufen sollte, dass die Jeans nicht nass wird. Ja. Und halt, dass die Leute mit der Geruchsbelästigung nicht so belästigt werden. Ist dann doch für dich als eigentlich gesunder junger Kerl eine irre Sauerei, das dann alles wieder sauber zu machen hinterher, ne? Oder? Wenn es große reingeht, ja, aber wenn es nur klein ist, ist es ja nicht schlimm. Wenn es klein ist, ist es noch vielleicht eher erträglich. Du hast du gerade so gesagt, wenn du zu deinem Freund nach Münster fährst, höre ich daraus, dass du schwul bist? Ja, richtig. Ja. Was sagt denn dein Freund oder ist das auch ein Teenbaby? Also wir haben uns auch in dem Internetforum, also da gibt es ganz viele und in einem haben wir uns damals kennengelernt gehabt. Mhm. Und wir sind jetzt auch schon fast ein ganzes Jahr glücklich zusammen und er ist auch ein Teenbaby. Und habt immer ein großes Gesprächsthema. Welche Windeln sind die besten? Welche sind die günstigsten? Ja, so ungefähr. Welcher Schnuller schmeckt am besten? Ist ja schon putzig. Dann liegt ihr beiden Jungs da mit Schnuller im Bett und schlaft ein. Ja, richtig, mit Strampler oder Body und so. Also das gibt's auch. Ach so, also das ist jetzt nicht nur die Windel, es ist auch ein Strampler. Ja. Sag mal noch, was ihr noch so für Accessoires habt oder für Kleidung. Also es ist eigentlich, also alles, was man für kleine Kinder kriegt, sag ich mal, Strampler und Bodies und sowas, das wird auch hergestellt für uns Teenbabys bzw. Adultbabys. Ist zwar dann ein bisschen teuer, aber man kann es sich holen. Man muss halt auch gucken dann wieder, wie gesagt, es gibt teure Anbieter und es gibt günstige Anbieter, wie du vorhin schon sagtest. Ja. Und dann trinken wir auch aus dem Fläschchen und so. Also jetzt stelle ich mir das vor, ihr beiden habt die Nacht im Strandplatz und mit Schnuller verbracht. Jetzt kommt die Morgenstunde, man steht auf und will frühstücken. Dann macht ihr euch gegenseitig das Fläschchen? Aber dann meistens machen wir das so, also dass wir jetzt nicht noch diesen Babybrei oder so, den man aus der Flasche trinkt, sondern wir machen dann Saft oder Tee oder was da rein. Ach so, ja. Und essen dann halt normal meistens. Und das schon. Ab und zu gönnen wir uns dann auch mal ein Gläschen oder so, weil die schmecken ja auch wirklich lecker. Also ein Gläschen, wie heißt das Zeug? Ich bin nicht bewandert. Hip, Alete oder? Hip, Alete, genau. Genau sowas. So, und im normalen Leben, wie sieht das dann so aus? Ja gut, da kannst du natürlich nur mit deiner Windel rumlaufen, die sonst keiner sieht. Es sei denn, du trägst ja enge Jeans. Ja gut, enge Jeans trage ich meistens nicht. Also ich trage schon, wo ein bisschen viel Platz ist, diese sogenannten Baggies, wie die Skater immer anhaben. Ja, da fällt das ja gar nicht auf. Und lange T-Shirts und oder lange Pullover, dann passt das schon. Deine Mutter weiß jetzt Bescheid, sagst du? Die weiß Bescheid, ja. Wie hat die darauf reagiert? Sie hat nicht, sie war eigentlich... Die größte Sorge, die sie hatte, war, habe ich dich falsch erzogen, hast du zu wenig Liebe abgekriegt und hast du nicht Ich sage, nee, die Kindheit war super schön und alles. Ich kann mich auch nicht beschweren über meine Kindheit. Und sie sagte dann, ja gut, du tust ja keinem anderen damit weh und so und du musst es ja nicht jedem unter die Nase reiben. Sagte, ich akzeptiere das voll und ganz, du bist immer noch mein Sohn, wie du vorher warst. Und ist doch eine gute Reaktion. Das ist eine sehr gute Reaktion. Super, finde ich das. Also ich kenne Leute, deren Eltern, die haben da nicht so doll drauf reagiert. Die werden vielleicht manche die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Dann gehört ja ein gewisses Maß an Toleranz schon dazu, um zu sagen, na gut, das ist jetzt ist schon sehr abseitig oder schon in gewisser Weise abseitig. Aber dennoch, deine Mutter sagt, du schadest niemanden damit. Die Grundfrage ist ja auch immer für mich, also das muss sowieso klar sein, dass man niemand anderem schadet. Aber die zweite wichtige Frage, finde ich, in einem solchen Zusammenhang ist immer, schadet man sich selbst auch nicht? Nö, eigentlich nicht, weil, wie gesagt, die kann mir was schaden, was mir gut tut. Ja, naja, weißt du, das kann natürlich zur Folge haben, dass man sich vielleicht irgendwann zu sehr in so eine bizarre Sexualität verkapselt, dass man einsam wird, dass man nur noch so abgefahrene Dinge tut. Aber in deinem Fall ist das ja nicht so. Du hast deinen Freund, du hast ein ganz normales Sexleben wahrscheinlich. Ja. Wenn ihr dann Sex miteinander habt, dann kommen die Windeln aber runter und ihr seid ganz normale Jungs. Ja, genau. Ja. Ist das eigentlich so in der Szene, du kennst dich aus, bei Männern, bei jungen Männern, sind die eher schwul oder ist es gemischt? Also es gibt viele, aber es ist auch gemischt. Also es gibt auch Mädchen, die das machen, also Mädchen, junge Frauen, ja. Die machen das auch. Aber also meiner Meinung nach ist es schon eher, dass die männliche Welt das macht. Mhm. Und wir sind ja auch schon so, also allein in Deutschland schon 3 Millionen. Also 3 Millionen? Adult Babies und auch Diaper Lover. Also bei Diaper Lovern ist es dann aber auch so, dass die das dann auch, glaube ich, eher sexuell machen. Mhm. Aber das ist, ich sag's nochmal, das ist keine Komponente bei dir, ne? Bitte? Das ist nicht die wichtige Komponente, die Sexualität. Das spielt keine Rolle. Nein, das spielt keine Rolle. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass während wir beide jetzt reden, du auch Windeln an hast. Ja, richtig. und vielleicht auch eine Strampelhose oder sowas? Eine Gummihose habe ich im Moment. Eine Gummihose. Strampler kommt gleich, wenn ich ins Bett gehe. Ich finde es ja fast ein bisschen putzig, muss ich sagen. Aber okay, also wenn du dich damit wohlfühlst und dein Freund auch und ihr euch da arrangiert habt. Aber ich bin jetzt erstaunt, dass es so eine große Szene gibt. Das wusste ich nicht. Ja, doch. Also das ist gut verbreitet. Und ja. Gut, wie ich habe ja am Anfang gesagt, eigentlich ist es in Deutschland ein Tabuthema. Ja, natürlich. Spricht man nicht an jeder Ecke drüber. Weil man mit dir halt über sowas reden kann, habe ich mir mal gedacht, dass ich mal hoffentlich mal irgendwann mal bei dir durchkomme. Finde ich super, wirklich. Solche Themen sind willkommen bei uns. Und vor allen Dingen, wenn das noch so nette Gesprächspartner sind wie du, die das erzählen, finde ich das wunderbar. Ja, also bis jetzt habe ich keine freundlichen Menschen kennengelernt, die in der Szene sind. Also, ja, sehr gut. Und ich möchte auch sagen, dass alle Jugendlichen und auch Erwachsenen, die jetzt mithören und die auch sowas mögen, sag ich mal, die sollen ruhig den Mut zusammennehmen und sollen mal ins Internet gucken oder mal schauen. Also da gibt's wirklich ja einige Möglichkeiten, wo man sich austauschen kann. Weißt du, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich mache diese Sendung schon sehr lange. Ja, weiß ich. Weißt du. Und für mich ist einfach faszinierend, was ich auch so im Laufe dieser Zeit, während ich die Sendung mache, gelernt habe, wie facettenreich Sexualität sein kann. Und wie viel kleinste Mosaiksteinchen zusammenkommen können, die man auch Sexualität nennt, die zum großen Kanon der Sexualität gehören. Das finde ich immer sehr interessant. Habe ja schon so verrückte Sachen gehört. Es gibt schon viele verrückte Sachen. Das stimmt. Total, total. Ich habe hier zum ersten Mal in meinem Leben auch über Objektsexualität was erfahren, dass Menschen Gegenstände lieben können. Wusste ich früher, ganz früher wusste man das nicht. Das war nicht sehr bekannt. Ja, weil es alles wirklich nicht so ein Thema ist, worüber man spricht. Genau. Dennis, schön, dass du angerufen hast. Schönen Gruß an deinen Liebsten. Ja, und dann eine schöne, kuschelige Babynacht wünsche ich. Dankeschön, Domian. Tschüss. Tschüss. So, da haben wir da wieder was Neues mitgekriegt. Und jetzt möchte ich euch das Thema für morgen sagen. Morgen heißt das Thema, ich werde erpresst. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die zum Beispiel von ihrem Partner, einem Freund oder einem Kollegen erpresst werden oder die zum Beispiel aus einer Organisation oder aus einer Szene aussteigen wollen und deshalb von diesen Leuten bedroht werden. Ich werde erpresst, das ist unser Thema morgen. Wer gerne darüber mit mir sprechen möchte, ihr könnt euch rund um die Uhr anmelden per Mail, domian@wdr.de, vergesst eure Telefonnummer nicht reinzuschreiben oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Ich werde erpresst. So, weiter geht's mit unserer offenen Themenrunde heute. Und das hier ist Jens. Jens ist 21. Hallo Jens. Hallo. Hallo Jens, um was geht's denn? Ja, also bei mir geht's darum, dass meine Eltern verstorben sind, also meine ganze Familie an Krebs verstorben ist. Wann sind deine Eltern denn verstorben? Vor einem Jahr. Jens, machst du den Ton bitte weg von deinem Radio oder Fernseher? Vor einem Jahr sind meine Eltern verstorben. Vor einem Jahr. Sind sie beide verstorben, gleichzeitig? Gleichzeitig verstorben. Bitte? Gleichzeitig verstorben, ja. Also fast gleichzeitig. Mein Vater ist eine Woche später verstorben. Erzähl mal ein bisschen, welche Erkrankungen sie hatten und wie das so abgelaufen ist. Ja, also meine Mutter hatte Lungenkrebs, mein Vater hatte Kehlkopfkrebs. Und dann sind sie halt daran verstorben. Und das Problem war halt bei meiner Mutter, der Lungenkrebs, den konnte man nicht mehr aufhalten. Das konnte man nur mit der Chemotherapie etwas verlangsamen. Mhm. Und bei meinem Vater war es halt der Kehlkopfkrebs. Mhm. Und da ist bei der Operation ein Fehler passiert, deswegen ist das halt alles schief gelaufen und dann ist er dabei gestorben. Ach so. Das heißt, was für ein furchtbares Unglück, dass zeitgleich deine Eltern an so schweren Krankheiten erkrankt sind. Dann noch das mit der Operation und dann sind beide verstorben. Ja. Wie alt sind deine Eltern geworden, Jens? 37 und 40. 34 und 40. Bist du das einzige? 37. 37. Mhm. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Ja. Ja. Wie hast du das letzte Jahr in Erinnerung? Nicht gut. Also wirklich nicht gut. Da bin ich gar nicht mehr klargekommen eigentlich. Ich bin jetzt auch in psychologischer Behandlung und habe das kaum auf die Kette gekriegt. Das war wirklich sehr schwer für mich. Das glaube ich. Das ist ja auch völlig normal. Wer kann das schon wegstecken? Ja. In welchem Monat sind deine Eltern verstorben? Beide im September. Wo ich auch geboren bin, wo wir alle geboren sind. Also deine Eltern hatten auch Geburtstag im September? Ja. Ja. Aber das war halt Gott sei Dank noch vor ihren Geburtstagen. Also es war jetzt nicht so, dass sie auch noch irgendwie kurz nach den Geburtstagen erst verstorben sind. Mhm. Zuerst ist deine Mutter verstorben? Ja. Ja. Und dann, du sagst eine Woche später? Anderthalb Wochen später. Der Vater. Mhm. Ja. Der Vater hat das noch mitbekommen, dass die Mutter verstorben ist? Ja, so halb. Also er war nicht mehr wirklich da. Mhm. Warst du dabei bei einem der Eltern? Bei meinem Vater nicht, bei meiner Mutter schon. Ist sie im Krankenhaus gestorben? Ja, sie sind beide im Krankenhaus gestorben. Also mein Vater ist noch quasi auf dem OP-Tisch gestorben. Mhm. Wie war das, als du bei deiner Mutter warst? Also, ich habe es ehrlich gesagt, ich muss zugeben, wie man sich das eventuell denken kann. Es war für mich halt eher so, es war halt schwer, aber es war halt eher eine Erleichterung. Mhm. weil ich es, also es ist eher eine Erlösung für die beiden gewesen, dass sie vor uns gegangen sind. Mhm. Weil man sich ja bestimmt, man kann sich ja denken, dass es halt für beide nicht so, es war halt echt, das war kein Leben mehr, das war einfach nur noch die Hölle so. Ja. Mhm. Wie lange hatte deine Mutter denn an der Erkrankung gelitten? 3 Jahre. 3 Jahre. 3 Jahre. Und halt als sie dann vor uns gegangen ist, sie war halt mit Medikamenten natürlich bis oben in voll. Ne? Mhm. Sie kam, sie hat halt überhaupt nicht mehr wirklich was mitbekommen. Und das Einzige, was mich halt in dem Moment, was mich immer noch so fertig macht, ist halt, dass ich ihnen so viele Sachen nicht sagen konnte, die ich ihnen sagen wollte. Mhm. Und das ist halt das Problem, dass dann halt da so, dass halt das halt dann gab, weil es gibt halt so viele Sachen, die man den Menschen dann noch mitteilen möchte, wenn sie von einem gehen, aber es geht halt einfach nicht. Ja. Was wäre dir denn das Wichtigste gewesen, was du ihnen noch gerne gesagt hättest? Dass ich sie liebe und dass ich nicht möchte, dass sie das, dass ich am liebsten mit ihnen gehen möchte. Dass ich nicht will, dass sie so von mir gehen. Mhm. Dein Verhältnis zu deinen Eltern war gut. Ja. Ja, frage ich dich. Bitte? Ich frage das. Das Verhältnis war gut. Man hat natürlich oft Streit gehabt, vor allem als auch bei mir zu Hause gewohnt haben, hat man halt oft Streit gehabt, weil es einfach einfach eine gewisse Grundaggression gab, weil man halt nicht so wirklich wusste, warum wir, warum nicht jemand anders so. Das ist einfach, man hat einfach diese Unfairness einem selbst gegenüber, dass man halt so ein Schicksal aufgebrummt bekommt, wenn man selbst schon unter halbwegs, also ziemlich schweren Verhältnissen groß wird. Mhm. Die Verhältnisse waren schwierig, sagst du? Ja, kaum, also nicht viel Geld. Ja. Denn, ja, meine Mutter konnte halt nicht arbeiten gehen, weil sie halt ihre Ausbildung damals, also ihre Arbeit extra abgebrochen hat, wegen weil ich gekommen bin. Und mein Vater hat halt dann versucht, uns zu versorgen, aber es ist halt bei heutzutage in Deutschland natürlich nicht mehr so einfach. Mhm. Und deswegen ist es dann halt irgendwie ziemlich schief gelaufen alles. Hm. Du sagst, du hättest ihnen so gerne noch gesagt, dass du sie liebst, dass du sie sehr gerne gehabt hast. Meinst du nicht, dass sie das gemerkt haben, dadurch, dass du dich sehr um sie gekümmert hast zum Schluss und sie oft besucht hast und bei ihnen warst? Ja, also ich hoffe, dass sie es mitbekommen haben. Natürlich erfahren will ich es natürlich wahrscheinlich nie, aber ich hätte ihnen halt schon gerne selbst gesagt, dass sie es halt auch mitkriegen. Also ich halt wirklich weiß, die Nachricht ist übermittelt worden. Mhm. Natürlich, ich habe halt versucht, so oft wie möglich, nur, wie es nur geht, für sie da zu sein und ihnen halt die Kraft zu geben, die ich halt irgendwie nur aufbringen konnte. Aber ja, das ist ja schon sehr viel. Und das registriert man als sehr kranker Mensch sehr genau, wer da ist und mit welchem Herzen man da ist. Ja, also sie waren halt sehr mit Medikamenten voll. Deswegen weiß ich natürlich nicht, ob sie das wirklich realisiert haben noch. Also vielleicht nicht ganz am Ende, aber es gab sicher Phasen, wo sie das schon durchaus mitbekommen haben. Ich hoffe das. Hoffe ich natürlich. Ja. Und wenn nicht, dann versuche ich jetzt gerade mit Musik sie irgendwie zu erreichen und ihnen irgendwie das zu vermitteln, dass ich halt sehr oft an sie denke und dass halt die größte Zeit, die ich habe, da reinfließt, dass ich die ganzen Probleme, die ich habe und dieser Verlust, dass ich den versuche, mit Musik zu verarbeiten. Mhm. Wie machst du das? Komponierst du Sachen, spielst du Gitarre oder was machst ja, du? Ja, genau. Ich spiele Gitarre und schreibe dann halt dafür Lieder. Ach so. Mhm. Die, meistens halt ohne Gesang, aber dafür sollen halt die Melodien so Geschichten erzählen. Mhm. Finde ich eine gute Idee. Von ihnen handeln. Ne? Hast du vorher auch schon so Sachen mit Musik gemacht oder jetzt nach dem Tod hast du angefangen? Nee, ich habe davor schon Trompete gespielt. Ah ja. Mhm. Und jetzt halt habe ich mir halt selbst Gitarre beigebracht, jetzt seit 3 Jahren und spiele halt immer mit meinem besten Freund zusammen. Mhm. Als deine Mutter oder auch dein Vater noch ansprechbar waren, als sie noch nicht so sehr viele Medikamente genommen haben, habt ihr da mal darüber gesprochen, wie das sein würde, wenn sie sterben, wenn einer stirbt? Nein, das haben wir versucht zu vermeiden, um die uns zu verbleibende Zeit noch so gut wie möglich zu genießen, weil wenn man halt, das Problem ist, wenn man halt diese Menschen dann sieht, wenn sie dann halt von einem schwinden, dass man halt, man möchte halt versuchen, die Zeit, die man noch hat, möglichst ohne den Gedanken des Verlustes zu verbringen. Das ist halt dann dieses Gespräch mit ihnen über den Tod selber, haben wir versucht, so oft wie möglich zu vermeiden, weil sie auch beide sehr viel Angst davor hatten. Ja. Weil sie aber halt eher nicht vor der Situation des Sterbens, sondern eher was halt danach kommt. Das war halt diese typische Angst, weil sie halt wussten, wie sie sterben würden. Das war ihnen eigentlich schon klar. Mein Vater nicht ganz so, weil mein Vater halt ja noch operiert worden ist, aber halt, Der Mutter war es so absehbar, wie es sich entwickeln würde. Ja, ja, bei meiner Mutter war es halt echt schon absehbar, dass es halt, nicht mehr geht. Bei meinem Vater, hat echt noch die Hoffnung gehabt, dass er durchkommt. Aber die größte Angst haben die beiden halt gehabt, dass sie nicht mehr für mich da sein könnten. Das war halt diese größte, die größte Angst, die sie hatten, dass sie halt mich alleine lassen. Und das tut unglaublich weh. Das tut unglaublich weh, natürlich. Das ist gar keine Frage. Und da gibt es gar kein Wort für den Schmerz. Nee, weil, also, das gibt's nicht unbedingt. Aber das einzige Wort, was ich halt kenne, um den Schmerz zu bekämpfen, ist halt Gemeinsamkeit. So. Dass man sich halt. Mit wem bist du denn gemeinsam, Jens? Ich kämpfe mit meinen Freunden gemeinsam dagegen an. Das heißt, du hast schon einen Freundeskreis, wo du dich aufgehoben fühlst. Ja, ich habe 3 sehr gute Freunde, die immer um mich herum sind, die immer für mich da sind. Und wir versuchen das halt, also ich, natürlich bin ich zum größten Teil alleine dagegen, weil sie natürlich jetzt nicht immer um mich herum sein können. Das verlange ich natürlich auch um Gottes Willen. Ne? Aber sie unterstützen mich schon sehr und geben mir sehr, sehr viel Kraft in dieser. Das ist schon toll, ja. Hast du eine Freundin zurzeit auch? Ja, ich habe eine Freundin, sie wohnt sogar in Köln. Ach so, ja, guck an. Das heißt, dann ist deine Freundin dir sicher auch eine Hilfe und eine Stütze. Ja, meine Freundin hilft mir auch sehr viel. Also wir reden viel, wir halt zusammen sind. Wir können natürlich nicht so oft zusammen sein, weil sie halt nicht immer bei mir sein kann. Sie wohnt halt etwas weiter von mir weg. Wie viele Kilometer wohnst du entfernt? Ja, ungefähr 100. Ungefähr 100. Was machst denn du vom Beruf? Oder bist du Student? Oder? Gerade gar nichts. Ich mache gerade gar nichts, weil ich habe die Schule noch gemacht, dass meine Eltern verstorben sind und habe dann die Schule extra, also als meine Eltern, als die Krankheit sich immer schwerer wurde, habe ich die Schule abgebrochen, sie zu pflegen, weil ich halt so viel wie möglich für sie da sein wollte. Achso, du hast auch ganz viel zu Hause ihnen geholfen und gepflegt. Ja, ich habe halt versucht, so viel wie möglich für sie da zu sein, also einfach so oft wie möglich, damit ich noch so viel wie möglich Zeit mit ihnen verbringen kann. Aber als meine Mutter die Diagnose bekommen hat, war eigentlich schon klar, dass es keine Chance mehr für sie gibt. Aber weißt du, Jens, ich will mir eben kurz zwischendurch sagen, dann hast du aber sehr viel gezeigt, das haben deine Eltern aber sehr, sehr genau mitbekommen, dass ihr Sohn ganz, ganz, ganz nah an ihnen dran war und dass er sie geliebt hat. Da bin ich aber ganz sicher, wenn, so wie du das jetzt gerade geschildert hast, du bist ja ein ganz junger Kerl und wenn du dich da schon so reingehängt hast und für sie da warst, ist das ein Liebesbeweis, den muss man vielleicht gar nicht aussprechen. Das haben die schon mitbekommen, bin ich ganz sicher. Könnte ich schwören drauf. Ja, ich hoffe. Ich weiß nicht, ob man da jemals genug zeigen kann. Also hast du recht. Da denkt man natürlich immer, man hätte noch mehr. Aber ich glaube, du hast schon sehr viel gemacht und es dich sehr richtig verhalten. Du hast die Schule abgebrochen. Was wäre das für ein Abschluss gewesen, den du angestrebt hast? Abitur, natürlich. Abitur. Wie sind deine Pläne? Ja, jetzt eine Ausbildung machen, ne? Ausbildung machen? Ja. Als was? Als Mechatroniker, hoffe ich. Ja. Also irgendwas Handwerkliches, hoffe ich. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das klappt. Das ist halt nicht so einfach, was zu finden. Ich bin jetzt gerade noch in psychologischer Behandlung und vielleicht kannst du auch so in dem Sinne dich vielleicht auch so anspornen, indem du dir sagst, wenn du psychisch erstmal wieder so richtig, also stabiler bist, dass du all das, was du jetzt dann so tust, eigentlich auch für deine Eltern tust. Und das immer so aus dem Blickwinkel deiner Eltern siehst, dass die sagen würden, das ist toll, was er da macht. Und da sind wir stolz drauf. Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich, dass ich das schaffe. Genau. Ich glaube, dass einem das schon in all der Traurigkeit ein bisschen helfen kann, ein bisschen tröstlich sein kann. Ja. Ja. Ich hoffe, dass es klappt. Aber ich natürlich, da sind sehr viele Zweifel, aber ich hoffe, dass es hinhaut. Man muss natürlich, das kann ich euch mal alle rausgeben, man muss da immer mit ganzer Kraft immer noch dastehen. Natürlich. Egal was passiert. Ja, ja. Weil es gibt ja nicht nur das Leben, also man lebt ja, sich mal selber sagt sich, ich lebe für andere, aber im Prinzip lebe ich für mich selber. Und das ist das Wichtige, dass man das halt. Ja. Jens, du sagst zwar, dass du in psychologischer Behandlung bist, ich würde dir gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen jetzt anbieten. Möchtest du das? Ich denke nicht, dass es zwingend notwendig ist. Okay, war nur ein Angebot. Nee, das ist aber sehr lieb, das ist aber sehr nett gemeint, dankeschön. Ja, dann wünsche ich dir sehr viel Kraft für die nächste Zeit, Jens. Dass du da durchkommst und dass du einigermaßen stabil wieder wirst. Es tut mir sehr leid, möchte ich nochmal sagen, was da passiert ist, wirklich sehr. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Hier ist Sergej, 24, guten Morgen. Hallo. Sergej. Grüß dich. Bist du Russe? Ja. Bist du, ehrlich? Ja, ja. Das war aber jetzt einfach mal so ein Schuss in den Nebel, nur wegen des Namens. Ja. Super. Um was geht's mit bei ja, dir? Ja, Domian. Ich habe ein großes Problem und zwar bin ich spielsüchtig. Mhm. Ja, und es ist jetzt halt so ausgeartet, dass ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Wie lange bist du schon spielsüchtig? Seitdem ich 16 bin, so circa 8 Jahre. Nur mal so zur Einordnung, bist du hier in Deutschland geboren? Sind deine Eltern Russen oder bist du mit deinen Eltern irgendwann hier rübergekommen? Ich bin mit meiner Mutter alleine hier rübergekommen, vor 8 Jahren aus Moskau. Ach so, vor 8 Jahren. Ja. Das heißt, vor 8 Jahren, da warst du 16 und hast denn direkt angefangen zu spielen? Ja, nicht direkt, aber es fing ziemlich schnell an. Mhm. Da war noch D-Mark-Zeit. Ja. Ja, und dann fing das an mit Sportwetten, mit kleinen Beträgen, 10 Mark, 20 Mark halt. Ja. Ja, und dann bin ich halt von meinem Stiefvater, meine Mutter hat geheiratet, bin ich weggezogen zu meiner Tante, weil ich da auch Probleme hatte. Und dann fing das langsam an. Dann ist das ausgeartet, habe ich mir Geld geliehen von Kollegen. Ja. Ja. Und so ging es immer weiter. Das heißt, du hast du einen Schulabschluss in Moskau noch gemacht? Nee. Nee, und hast hier dann auch nicht irgendwie versucht, was zu lernen oder einen deutschen Schulabschluss nachzuholen? Gar nichts. Doch, die Schule habe ich hier beendet. Ach so, du hast hier die beendet. Was hast du für einen Abschluss hier? Ich habe mittlere Reife, also. Na, immerhin. Ja. Immerhin. Und hast du angefangen, irgendwas zu lernen? Ich habe eine Ausbildung gemacht als Konstruktionsmechaniker. Ja? Ja, die habe ich erfolgreich beendet. Ach so, na super. Na super. Ja. Da hast du ja schon mal was in der Tasche, das ist ja schon mal gut. Ja, leider nicht. Leider nicht, weil alles andere schief läuft. Ja, wie gesagt, es ist halt jetzt so weit. Ich habe jetzt ungefähr ca. 50.000 oder so habe ich verspielt und 30.000 habe ich noch Schulden. 30.000 Euro Schulden? Noch, die ich zahlen muss. Mhm. Ja, und ich habe mir von Bekannten Geld geliehen, vom Kumpel, der hat mir einen Kredit aufgenommen. Mhm. Von dem habe ich das Geld verspielt. Jetzt habe ich keinen Fernseher mehr, habe ich zum Pfandhaus gebracht. Also du hängst so richtig in der Gosse, kann man sagen. Ja, so richtig. So richtig tief drin. Du ich habe selber noch einen Kredit am Laufen und also in 3 Wochen kommt meine Freundin aus Russland, die habe ich in Bulgarien kennengelernt. Die weiß gar nichts davon? Die weiß nichts davon. Jetzt kommt die hin und ich bin hier in Scherben quasi. Und kannst dir gar nicht, für mich auch. Und kannst dir nichts bieten und gar nichts? Nee. Hm. Du lebst, hast du eine eigene Wohnung? Ich habe eine eigene Wohnung, ja. Wie finanzierst du die? Ja, von der Arbeit, aber also mein Berater, der zahlt meine Miete und alles, aber ich bin trotzdem, wenn ich Geld kriege, im Minus. Achso, du hast auch noch Arbeit im Moment. Arbeit habe ich noch, ja, aber auch nur noch 6 Wochen, weil ich einen Jahresvertrag hatte nach der Lehre. Verstehe. Mhm. Und jetzt muss ich mir auch einen neuen Job suchen. Ja. Diese Schulden, die sind so, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, gestreut. Da gibt es Bankschulden, dann Schulden bei Kumpels, bei Freunden. Rechnungen, die offen sind. Mhm. Ja. Ich hatte vor einem halben Jahr hatte ich einen Autounfall. Und bin ich frontal in die Polizei gefahren, da habe ich auch ein paar Fahnen gehabt, habe jetzt 1 Jahr Führerschein weg, 2.500 Euro muss ich da noch bezahlen. Das auch noch. Und jetzt habe ich die Rechnung hier alle liegen und das kann ich nicht bezahlen, das wird immer mehr. Wie es angefangen hat, hast du gerade geschildert. So die letzte Zeit, wo und bei was hast du am meisten dein Geld verspielt? Das meiste bei Sportwetten und in Spielotheken, in Automaten. Der Klassiker. Also ich habe auch Kollegen, wie gesagt, aus Langeweile, da wo ich wohne, ist sehr langweilig. Mhm. Und dann hängt man halt da drin ab. Und, okay. So, das war die Bestandsaufnahme. Ich kann mir jetzt so ungefähr ein Bild machen. Das Bild sieht sehr, sehr finster aus. Ja. Jetzt ist die nächste Frage. Hast du schon irgendwann irgendwie ein wenig versucht, etwas dagegen zu unternehmen? Ja, also erstmal im erweiterten Freundeskreis haben das ja auch schon alle mitgekriegt. Mhm. Ja, und die haben gesagt, die sollen mich mal da. Also zum Arzt gehen oder so. Und da war ich auch bei einem und der meinte, ja, er könnte mir da so jetzt nicht helfen, ich müsste dann wenn in so eine Klinik oder so. Mhm. Aber so süchtig, ich weiß nicht, er hat gesagt, so süchtig kann er mich nicht einschätzen. Er hat mit mir gesprochen, ganz normal. Er sagte, ich weiß auch nicht. Also so süchtig würde ich dich jetzt schon aufgrund dessen einschätzen, was du mir gerade erzählt hast. Ich glaube, du warst an der falschen Adresse, Sergej. Ich finde, du musst aber sowas von schnell etwas unternehmen. Ja. Du musst zu einer Beratungsstelle, die sich mit Drogen, mit Spielsucht auskennt, werden wir dir gleich behilflich sein, wo du sowas in deiner Nähe findest. Ja. Und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, dass du das wahrscheinlich stationär machen musst. Das heißt, genau. Das heißt, stationär heißt, dass du in eine Klinik, in eine Klinik gehst. Ja, aber sag ich mal, meine Schulden, die werden ja davon auch nicht. Nee, aber du wirst bei dieser Beratungsstelle, weil die sich nur wirklich da spezialisiert haben auf spielsüchtige Menschen, wirst du diesbezüglich auch beraten, wie das mit den Schulden geht, wie man das macht. Also, Ansage ist, dass du so richtig handfest etwas unternehmen musst, weil wenn du jetzt noch so weitermachst, gehst du unter. Ja, ist klar, ne? Nicht mehr nachts schlafen, nicht. Das glaube ich. Dir steht das Wasser ja nur wirklich schon nicht bis zum Hals, sondern schon bis zur Nase. Ja, ich renne in meiner Wohnung rum und überlege, was ich machen soll, aber. Hast du heute auch gespielt schon? Nee, heute hatte ich kein Geld gehabt dazu. Mhm. Das geht dann immer nur, wenn du was in der Hand hast. Auch wenn du ein bisschen hast, gehst du gleich wieder raus. Ja, dann probiere ich halt manchmal klappt's ja halt und dann gewinnst du. Ja. Und dann denkst du, oh, das geht. Ja. Und dann, wenn ich was, sag ich mal, aus dem Automaten gewonnen habe, dann habe ich direkt Sportwetten gemacht bei Bett in Sinn oder was weiß ich. Also, das ist einzustufen wie eine regelrechte Krankheit, also wie auch eine Drogensucht, was du da hast. Und, und entsprechend kann man dagegen auch etwas unternehmen. Eingeschlossen der Beratung, wie man mit den Schulden umgeht in der Situation. Ja. So, jetzt möchte ich, dass du im Hintergrund von meinem Psychologen diesbezüglich genau beraten wirst, wohin du gehen solltest, was zu tun ist und so weiter. Dafür bitte ich dich aufzulegen, Sergej, und du wirst von Peter, das ist mein Psychologe, heute Nacht zurückgerufen. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir dir ein bisschen helfen können und wünsche dir viel, viel, viel Glück und auch Tatkraft, das dann alles umzusetzen. Ja. Ja, dann legst du auf und wir melden uns gleich wieder. Ich danke, ich wollte noch was sagen. Sehr gerne. Ich wünsche dir auch alles Gute noch für deine Sendung und die ist klasse. Dankeschön. Ehrlich. Sehr nett von dir. Ja. Freut mich. Sehr geil. Alles Gute. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, ab und zu gratuliere ich ja schon mal Menschen hier zum Geburtstag. Schon mal Freunden oder Verwandten oder auch Kollegen. Und heute möchte ich einem Kollegen sehr herzlich gratulieren. Dieser Kollege ist einer der, ich will mal sagen, der talentiertesten Jung-Entertainer, die wir in Deutschland haben, wenn nicht der talentierteste. Heute ist mir jetzt gerade 2 Stunden übergegangen ins zarte Alter von 31 Jahren, Oliver Pocher. Wir gratulieren hier von Domian herzlich zum Geburtstag, Oliver Pocher. Alles Gute von uns allen hier. So, und schon geht's weiter mit Sascha. Und Sascha ist 33. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Sascha, grüße dich. Ja. Um was geht's? Ja, und zwar geht's darum, ich bin in einer Beziehung, wie man es auch nennt, und das ist so ungefähr 2,5 Jahre. Ja, und ich weiß eigentlich auch, dass ich mich von dieser Frau eigentlich trennen muss. Ne? Total die Katastrophe und mir geht's überhaupt nicht mehr gut da. Ja. Ganzen Geschichte. Ja. Und ich gehe immer wieder zurück. Ja. Also ich kriege die Kurve nicht. Ja, aber ich weiß, ich muss es machen, aber ich werde immer wieder schwach und bin da total inkonsequent und gehe halt immer wieder zu dieser Frau zurück. Was ist denn, wenn du sagst, das ist die Katastrophe, was ist denn die Katastrophe? Ach, das sind so viele Sachen. Also ich habe immer irgendwie das Gefühl, wenn ich von ihr die Wohnung betrete, irgendwie so, dass ich meine Persönlichkeit irgendwie dann schon mal an die Garderobe irgendwie hänge, weil ich mich dann total verstellen muss irgendwie. Also, dass ich nicht ich sein kann. Sie ist auch krankhaft eifersüchtig und in jeder Hinsicht ist es halt sehr schwer, ne? Und verlangt dann auch Sachen von mir, die ich will und kann ich dann einfach nicht erfüllen. Was denn zum Beispiel? Tja, also es ist halt so, ja, wie soll ich das erklären? Es sind so Sachen, wie ich mich gebe, so wie ich eigentlich so bin. Das mag sie einfach nicht, so wie ich mich bei Leuten gebe, bei Bekannten oder so. Hast du mal ein Beispiel, damit ich es so kapiere? Ja, wenn ich beim Freund bin und sie ist zufällig mal mit dabei, wenn sie dann Lust hat, und ich gucke dann mal ein weibliches Wesen zum Beispiel mal eine Sekunde zu lange an oder unterhalte mich zu lang, dann wird sie sehr, sehr aufbrausend, ist sehr dominant und auch sehr eifersüchtig dann. Versucht mich dann auch bloßzustellen, macht mir dann eine Szene und total katastrophal. Ja. Also, das heißt, ihr habt euch dann du sagst jetzt 2,5 Jahre seid ihr zusammen. Seit wie lange läuft das denn so verquer oder so verspannt? Seit ungefähr 9 Monaten. Ach so, vorher ging es ganz gut. wir hatten immer Auseinandersetzungen und so, ja, auch eigentlich ziemlich viel, aber wir haben immer so die Kurve gekriegt. Es war nie so schlimm wie jetzt in den letzten 9 Monaten. So, jetzt habe ich so verstanden, dass das irgendeine Beziehung ist, die wo es nicht funktioniert, wo es eckt und kantet überall. Was ist mit dem Gefühl? Liebst du sie nicht? Das weiß ich eben nicht mehr. Also es ist so viel Theater auch gewesen und Streitigkeiten. Und das ging auch dann oft von ihrer Seite auch sehr unter der Gürtellinie. Und im Moment, da bleiben die Gefühle natürlich sehr auf die Strecke. Also Sag mal ein Beispiel, wo es unter die Gürtellinie gegangen ist. Beleidigung, so sprich, was meine Familie angeht. Oder oder ich bin auch alkoholkrank, aber ich bin jetzt zurzeit trocken. Mhm. Und weil ich dann irgendwie einen Konflikt mit ihr habe, wo ich dann nicht einlenken möchte, weil ich denke, dass ich da mehr so oder weniger im Recht bin, dann sagt sie gleich wieder, hast du wieder Durst, willst du wieder saufen gehen? Mhm. Das ist dann schon sehr verletzend. Kann das denn sein, dass diese Spannungen auch daher rühren, dass du im Alkoholiker bist und dass dir da irgendwie die Faxen mittlerweile dicker hat? Es ist so, ich habe eine Therapie gemacht. Mhm. Sie hat auch viel miterlebt durch die Krankheit auch, ja. Bitte? Sie hat auch viel miterlebt durch die Krankheit auch. Ja, da ist viel gewesen. Ja, die hat wahrscheinlich auch viel mitgemacht, wenn sie an deiner Seite war in der Zeit. Sie hat auch viel mitgemacht, das ist richtig. Mhm. Aber, ich habe jetzt eine Therapie gemacht und bin noch trocken. Ja. Und hat sie dann auch nicht so das Recht, an mir solche Sachen dann immer vorzuwerfen. Ne? Nein, natürlich nicht. Äußert sie sich denn darüber, was sie empfindet für dich? Sie sagt, sie liebt mich noch. Ja. Und ich wäre ihr nach wie vor sehr wichtig. Aber sie, es kommt von ihr halt nichts rüber mehr so auch, was Gefühle angeht. Also, das klingt so wirklich wie so, wenn man so den Spruch sagt, sie können nicht miteinander und auch nicht ohneinander. Ja, genau, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Mhm. Ja, und ich auch von meinem Freundes- und Bekanntenkreis höre ich auch oft, du musst dich von der Frau trennen, die macht dich total kaputt. Ist das so? Und ich möchte das auch. Ach, du möchtest das eigentlich auch? Ich möchte das auch. Also wenn du ganz frei so entscheiden könntest, sagst du so ganz rational, würdest du sagen, eigentlich will ich weg von der. Genau. Weil die tut mir nicht gut. Die tut mir überhaupt nicht gut. Da sind zwar irgendwie noch Gefühle, aber die tut mir nicht gut. Genau, und vom Kopf her weiß ich auch, das wird auch niemals gut gehen. So, das ist eine wichtige Information für mich. Am Anfang gerade habe ich noch so gedacht, na, du tendierst ja doch nur dahin. Aber vom Kopf her sagst du, die tut mir nicht gut. Und wenn ich frei, so mir einen Wunsch frei hätte, dann würde ich sagen, zaubert mich weg von der Frau. Ja, ist richtig. So in der Richtung. Ja, genau. Mhm. Wer wird denn da immer schwach? Ja, meistens eher wo ich, ne? Warum das? Also ich gehe dann doch schon wieder zurück nach, manchmal so ein paar Tagen, manchmal nach ein paar Wochen. Warum? Was fehlt dir? Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Irgendwie diese Vertrautheit oder irgendwas, ich weiß nicht. Wobei diese Vertrautheit ja nicht mehr schön ist für dich. Die ist ja gekoppelt jetzt mit vielen negativen Sachen. Die war vielleicht früher mal schön, aber das ist vorbei, das ist Vergangenheit. Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, man muss, wenn man so drauf ist, wenn man immer wieder zu jemandem so zurückflutscht, sage ich mal, muss man sich ganz, ganz, ganz streng am Riemen reißen und sich dazu zwingen, was ist das, was mich da immer wieder hinholt? Ja. Dass man das sieht. Da muss man sich das angucken und das beurteilen. Ich glaube, so kann man sich so ein bisschen annähern an sich selbst, um so Mechanismen zu durchbrechen. Offensichtlich, so klingt das ja, ist das so ein Automatismus mittlerweile, dass du immer wieder nach einer gewissen Zeit zurückkommst und dann läuft wieder die ganze Arie von vorne los. Ja, das ist richtig. Auch wenn ich dann schon da bin oder so und bin dann 3-4 Stunden da, dann frage ich mich auch schon, okay, warum hast du das schon wieder gemacht? Und könnte ich mich dafür selber in den Hintern beißen dann. Und ich weiß auch ganz genau, das geht nicht und morgen wird das wieder sein oder übermorgen das. Mhm. Und bin dann schon in dem Moment, wo ich da sitze, schon gleich wieder unglücklich, aber Das ist ganz schwer für einen Außenstehenden da einen ganz packenden Rat zu geben, wie du das anstellst. Weil das ist letztendlich eine Frage deines Entschlusses und deiner Entschiedenheit und auch deiner Disziplin. Mhm. Und die kannst du nur alleine für dich trainieren, die Disziplin. Das weißt du als Alkoholiker nur zu gut. Ja, das ist richtig. Ne? Da weißt du, das kann man eigentlich als gutes Beispiel nehmen. Da weißt du wirklich, was es bedeutet, von etwas wegzukommen. Mhm. Wenn du diese Mechanismen, die du vielleicht erlernt hast, um von dem Alkohol wegzukommen, einsetzen könntest, um von der Frau wegzukommen, wäre man einen großen Schritt weiter. Ja, das stimmt, nur das umzusetzen. Das ist mir klar. Das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Aber wie gesagt, das kannst du nur alleine für dich rausfummeln irgendwie im Kopf in deinen Verhaltensweisen. Fakt ist, du sagst, ich will nicht mehr zurück, im Prinzip will ich nicht zurück und die Frau tut mir nicht gut. Mhm. So, das sind Hammerargumente. Das sind die entscheidenden Argumente zu sagen, weg. Und dann nimm alles, versuche alle Mechanismen zu trainieren, dass du dann nicht mehr anrufst, lösch die Nummer aus dem Handy, mach erstmal alle mechanischen Sachen, die man so machen kann, verbanne aus deinem Leben. Ja, sie macht es mir dann auch nicht einfach. Wenn ich dann nicht zurückgehe, dann steht sie dann auch meistens bei mir nach ein paar Tagen auch vor der Tür. Ja. Also das beruht sich dann auf Gegenseitigkeit. Ja, und da musst du natürlich klar auftreten. Konsequent sein, ne? Das ist schon richtig. Ja. Vielleicht ist es genau auch in diesem Fall so wie bei einem Alkoholiker, dass es dir immer noch nicht schlecht genug geht, dass du die Kraft nicht kriegst, Nein zu sagen. Aber ich glaube, dir geht's schon ziemlich übel mit der Frau, ne? Ja, mir geht's wirklich sehr schlecht. Ja, ne? Ja, eigentlich. Also Jens, ich habe da jetzt keinen allgemeingültigen, klugen Ratschlag geben, außer das, was ich gerade so gesagt habe. Das ist eine Frage der eigenen Einstellung und der Haltung. Und vergleich das mal mit deiner Sucht, mit deiner Alkoholsucht. Ich glaube, dann kommst du einen Schritt weiter. Ja, ich werde es dann mal. Das wird ein Sieg sein. Jede Woche, die du weiter wegkommst von der Frau, ist ein Sieg. Mhm. Und das motiviert einen dann ja auch wieder. Ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht, wie ist es denn, wenn ich mich mal irgendwie mit einem Freund mal ausgehe, vielleicht mal jemanden anders kennenlerne. Na klar, davon bin ich ja so eh ausgegangen, dass du vielleicht so ein bisschen, klar, guck dich um, guck nach vorne, guck nicht nach hinten, das ist das Prinzip. Obwohl ich davon eigentlich nicht viel halte, sich von einer Beziehung in die nächste zu spielen. Ich auch nicht, aber ein bisschen Ablenkung kann ja nicht schaden. Ja. Ne, du musst ja nicht gleich in die große Beziehung, aber ein bisschen Spaß und Ablenkung mit einer anderen Frau, ein bisschen flirten und weiß ich was, kann wirklich nicht schaden. Mach das, ja, finde ich gut. So. Okay. Und dann wünsche ich gutes Gelingen, Sascha, und viel Glück. Alles klar, danke schön. Tschüss. Ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, ich werde erpresst. Ich möchte mit Leuten sprechen, die von ihrem Partner, von einem Freund, einem Kollegen zum Beispiel erpresst werden. Oder die, aus einer Organisation oder einer Szene aussteigen wollen und sich das aber nicht trauen oder einfach bedroht werden von der Organisation. Das kann eine Partei sein, kann eine Sekte sein, was auch immer. Ich werde erpresst, unser Thema morgen. Wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt, ab 0 Uhr bitte morgen anrufen oder mailen domian@wdr.de. So, hier ist Bernd. 44. Hallo Bernd. Ja, hallo Domian. Hallo Bernd. Der Bernd. Um was geht's? Ja, es geht darum, ich bin 44 und 21 Jahre verheiratet, 22 Jahre verheiratet. Und meine Frau hat meine, so ich sage mal dazu, Bisexualität rausbekommen. Mhm. Seit wann hast du die denn schon? Wenn ich mal richtig zurückschaue, seit 14, 15 Jahren. Mhm. Also seitdem ich 14, 15 war. Ach so, so lange schon. Seitdem du 14, also. Aber ich habe praktisch immer Frauen gerne gemocht und geliebt. Ja. Und wurde praktisch, na, ich will nicht sagen von Männern missbraucht, aber mehr oder weniger habe ich auch mit Männern was getrieben. Ja, das ist ja ein großer Unterschied, ob du von Männern missbraucht wurdest oder ob du es mit Männern gemacht hast. Naja, mehr oder weniger nicht missbraucht. Also wenn ich keine Frau gefunden habe, habe ich praktisch einen Mann gefunden. Ja, vorsichtig jetzt mit den Begriffen. Also du hast es dann freiwillig gemacht. Ja. Ne, da wollen wir das Wort Missbrauch mal schön schnell rausnehmen. Ja, aber Entschuldigung. Ja. Da gibt's schlimme Geschichten. Ja. Mhm. Das heißt, du hast in dieser 22-jährigen Ehe, bist du deiner Frau auch permanent fremdgegangen mit Männern? Ja, zu den Ostzeiten natürlich nicht so. Da war bei uns ja die ganze Sache verschwiegen und man hat auch nicht die Möglichkeiten gehabt. Ich habe eigentlich immer bloß mehr passiven Sex mit Männern gehabt. Ja. Nach der Wende praktisch in Kinos oder mal in Saunen, wo es dunkel war oder Verstehe. In dieser Richtung. Also reine Sexgeschichten, du warst nie in einen Kerl verliebt? Nein, doch nie. Das war nur reiner Sex? Reiner passiver Sex. Also praktisch reiner fremder Sex, ja. Also ich habe nie die anderen Männer richtig, also ich habe mich nie verliebt. Ja. In denen, ja. Es war rein. Jetzt hat deine Frau das rausbekommen. Ja, meine Frau hat praktisch mich mit Pornosettung erwischt öfter. Ja. Und ganz zum Schluss hat sie nachher Zeitungen bei mir gefunden, mit wo ich mal angekreuzt habe, Telefonnummern, beziehungsweise jetzt nachher über Internet die Telefonnummern, die ich mir aufgeschrieben habe, wo man sich mal beraten hat, beziehungsweise auch mal getroffen hat oder ähnliches, ja. So, sie hat dich dann darauf angesprochen? Hast du es direkt zugegeben oder hast du Ja, ich habe zugegeben. Hast du zugegeben. Ja. Hast du das ganze Ausmaß zugegeben, dass du das seit 20 Jahren machst? Ja, dummerweise, wie meine Psychologin mir sagte, ja. Die Psychologin hat dummerweise gesagt? Naja, dummerweise hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, sie hätten ihrer Frau nicht alles erzählen müssen. Vielleicht hat die Psychologin ja auch recht. Aber nur raus ist es raus, da kann man nichts mehr machen. Genau so ist es. Wie hat denn deine Frau darauf reagiert? Meine Frau hat darauf reagiert und hat gesagt, ich habe ihr versprochen, ich werde es nicht mehr machen, ich werde es unterdrücken, ich liebe dich über alles, sie liebt mich auch über alles. Und wir haben uns geeinigt, dass wir uns weiter lieben werden. Und also sie hat dir, sie hat dir einen Neustart machen jetzt. Ah ja, das heißt, sie hat dir vergeben. Ja. Und ihr macht einen neuen Start. Ja. Glaubst du, dass du das schaffst? Ja, den neuen Start haben wir gemacht im Januar. Aber jetzt hat meine Frau diesen Neustart nicht geschafft. Wie, deine Frau hat ihn nicht geschafft? Nein. Was hat die denn gemacht? Die hat jetzt abrupt diesen Neustart widerlegt, sag ich jetzt mal. Indem sie was gemacht hat? Indem sie jetzt auszieht. Nächste Woche zieht sie aus. Ach. Und hat eine neue Wohnung und. Und will sich trennen? Und will sich trennen. Das heißt, dieser Neustart wird sich trennen. Wird sich trennen, ist entschieden. Hat sich entschieden, ich mache ihr die Wohnung sogar noch, ich richte sie ein, ich berate sie, die Möbel werden sowieso schon aufgeteilt und. Seid ihr im Streit im Moment? Nein, wir wollen keinen Rosenkrieg, wir lieben uns. Sie versichert mir jeden Tag, sie liebt mich über alles. Aber sie will weg. Aber sie kann mit diesem Hintergrundwissen nicht leben. Obwohl wir einen riesen Bombensex hatten danach, ja, also es gab da im Bett auch keine Probleme, beiderseitig nicht. Kannst du sie verstehen? Ja, so ist meine Frau. Nee, das ist keine Antwort. Kannst du sie verstehen? Wenn du dich in sie hineinversetzt, würdest du vielleicht ähnlich reagieren? Oh, das ist eine schwere Frage. Ja, versuch mal. Kann ich sie verstehen? Eigentlich nicht. Weil wenn sie dir das gestanden hätte, drehen den Spieß mal rum. Ja, sie hat ja auch, sie hat mich auch betrogen, hat sie mir auch zugegeben. Es waren ja auch Zeiten, wo diese Treffen vielleicht zu oft waren, ja. Wo sie dann sich auch mal Männer sogar in unserem Bekanntenkreis gesucht hat, aber die Erfüllung hatte. Aber das war ja quasi eine Reaktion dann auf dein Verhalten. Genau, eine Gegenreaktion. Genau. Also meine Frage war ja gewesen, wenn du erfahren hättest, sie würde seit 22 Jahren heimlich Sex im Pornokinos mit Lesben haben. Oder mit Männern, völlig egal, mit Männern, mit irgendjemandem. Also wir haben darüber ein offenes Gespräch gehabt. Sie hat mir selber gesagt, in ihren Fantasien schweben auch so eine Gedanken umher. Nee, das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist, wenn sie dir 22 Jahre sowas angetan hätte, wie würdest du dann reagieren? Ich denke mal, wenn sie mir verspricht, es nicht mehr zu machen, hätte ich anders reagiert. Also ich will dir sagen, ich kann das verstehen, dass eine Frau so reagiert. Mhm. Weil da bricht ein ganzes Leben, eine ganze Ehe zusammen. Mhm. Und ich finde sogar noch toll, dass ihr nicht im Streit seid. Vielleicht ist es ja eine Chance. Ihr geht eine Weile erstmal auseinander, bleibt in Freundschaft verbunden. Gib ihr mal die Zeit, sich erstmal ein bisschen mit der ganzen Sache abzufinden und zu berappeln. Vielleicht kommt ihr ja nach einem gewissen Zeitraum wieder zusammen. Das könnte ja sein. Bernd, die Sendung ist rum. Wir rufen dich aber gleich nochmal an. Ich möchte dich nicht so abwimmeln. Ja, danke. Du legst auf, wir melden uns gleich nochmal. Ja, danke. Tschüss. In der Technik, ihr Lieben. Heute Nacht Henrik Hage. Morgen heißt unser Thema Ich werde erpresst. Wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Bye-bye.